Good morning, my dear friends, everybody. Guten Morgen, meine lieben Freunde. What are you celebrating today? Was feiert ihr heute? Think about it. Überlegt euch das. There are so many good songs out there that are New Covenant, that are perfect. Es gibt so viele gute Lieder im Neuen Bund und die sind perfekt. Think about this simple verse. Denkt über diesen einfachen Vers nach. Celebrate Jesus. Feiert Jesus. That's all it says. Das ist der ganze Text. Denn er ist auferstanden. Also feiern wir seine Auferstehung. Das ist eine gute Art, um heute anzufangen. Ich habe eine Geschichte gelesen über Martin Luther. Den großen, großen Reformator. Eines Tages war er wirklich deprimiert. Und er war sehr traurig. Und seine Frau. You know, she was quite a woman. Und seine Frau, sie war eine ziemlich besondere Frau. Wenn du ein bisschen über Martin Luther liest, wirst du feststellen, dass seine Frau eine fantastische Frau gewesen sein muss. So, she walked in to the room where he was. Sie kam in den Raum, wo er war. Completely dressed in black. Vollkommen in Schwarz gekleidet. Now in Europe, when you go to a funeral, you wear black. Wenn man in Europa auf eine Beerdigung geht, trägt man Schwarz. That's like my whole life in Austria funerals, you wear black. So war das in meinem ganzen Leben in Österreich. Auf Beerdigungen trug man Schwarz. Of grief, of mourning. Das ist ein Zeichen für der Trauer. So she dressed completely black and had a very sad face and walked into his room. Sie war also ganz in Schwarz gekleidet und hatte ein sehr trauriges Gesicht gemacht, als sie den Raum betrat. And then he said, what's happening? Und dann sagte er, was ist passiert? And she said, haven't you heard? Und sie antwortete, hast du es nicht gehört? Du hast die Neuigkeiten nicht gehört? Jesus ist gestorben und er ist immer noch tot. And he had a kind of shock. Und er war ziemlich schockiert. And he realized that was of course not true. Und er erkannte, dass dies natürlich nicht stimmte. And she said, well, if Jesus not dead, then why do you act like this? Why do you act so depressed? Und sie sagte, aber wenn Jesus nicht tot ist, warum benimmst du dich dann so? Warum bist du so deprimiert? Jesus não está morto, por que você está tão deprimido? And he woke him up. Cal Costin realized that what he's doing is wrong. Und das weckte ihn auf. Er erkannte plötzlich, dass das, was er gerade tat, falsch ist. Celebrate Jesus and celebrate his resurrection. Feiert Jesus und feiert seine Auferstehung. So good to see you all here, our friends. Es ist so gut, euch alle hier zu sehen, unsere Freunde aus der ganzen Welt. Switzerland, Austria, France, Germany, Schweiz, Österreich, Frankreich, Deutschland. Many countries in the world we're connected. Viele Länder auf der Welt, mit denen wir verbunden sind. Heute Morgen habe ich Zeit damit verbracht, über diese Bibelstellen zu meditieren. Something quite interesting. Paul is giving us like kind of certain commandments that we have to do. Das ist etwas sehr Interessantes. Paulus gibt uns ein paar Anweisungen, denen wir folgen sollen. There are some short statements also divided into some short verses. Es sind ein paar kurze Aussagen, die auch in kurze Verse unterteilt wurden. And it's in 1 Thessalonians chapter 5. Und sie stehen in 1. Thessalonicher 5. I love the letter to the Thessalonians. It's an amazing letter. Ich liebe den Brief an die Thessalonicher. Es ist ein fantastischer Brief. Ich habe mit unseren Leitern von Brazilian Kids Care gestern darüber gesprochen. Nicht über das, was ich euch heute lehre, aber über etwas aus dem Brief. Schau Vers 16. In der Passion. Let joy be your continual feast. Lass Freude dein ständiges Fest sein. If you go to the Aramaic and not to the Greek. Wenn du das im Aramäischen, nicht im Griechischen anschaust. In the Aramaic, this is actually it kind of can be translated like this. Im Aramäischen wird es in etwa so übersetzt. Be joyous in every single season. Sei fröhlich in jeder einzelnen Saison. In todas as estações. See, the New King James says rejoice always. Die New King James sagt, freut euch alle Zeit. I really like how the Passion says this. Let joy be your continual feast. Mir gefällt es wirklich, wie die Passion das ausdrückt. Lass Freude dein ständiges Fest sein. You know, I've talked several times about this subject of joy. Ich habe schon mehrmals über das Thema Freude gesprochen. It's very interesting that when the Bible talks about it. Es ist sehr interessant, dass wenn die Bibel darüber spricht. Die Bibel fala sobre isso. It doesn't put the emphasis on the emotion. Die Betonung nicht auf dem Gefühl liegt. It puts the emphasis on the verb, on the choice, on something we do. Die Betonung liegt auf dem Verb, auf sich freuen, der Entscheidung auf etwas, das wir tun. Rejoice always does not mean always feel the emotion of joy. Freut euch alle Zeit bedeutet nicht, dass man immer das Gefühl von Freude empfindet. Did you know that? Wusstest du das? You can feel any emotion. Du kannst jedes Gefühl haben und dich immer noch dafür entscheiden, dass Freude heute dein Fest ist. So banquete hoje. You know, I remember I was driving to a city to preach one day. I lived in Goiânia still. Ich erinnere mich, dass ich einmal in eine Stadt zum Predigen gefahren bin. Ich lebte damals noch in Goiânia. Maybe about, I don't know, 3 hours. Es waren vielleicht 3 Stunden. And with me was a guy who was a pastor of a church. Und mit mir war ein Pastor einer Kirche. Because he liked me and, you know, if I preached near, he wanted to go with me. Weil er mich mochte und ich in der Nähe predigte, wollte er mich begleiten. And we talked about this subject. Und wir sprachen über dieses Thema. He worked for the government of the city. Er arbeitete für die Regierung der Stadt. In a special program to help addicts. In einem besonderen Programm, um Abhängigen zu helfen. And he said to me that he had this revelation. Und er sagte zu mir, dass er diese Offenbarung gehabt hatte. We learn to obey the Bible and rejoice instead of waiting until we feel joy. Wenn wir lernen, der Bibel zu gehorchen und zu jubeln, anstatt zu warten, bis wir Freude empfinden, we actually will always have this sense of joy. Würden wir in Wirklichkeit immer das Gefühl von Freude haben. He said to me, er sagte zu mir, I made the mistake that I was waiting for the emotion of joy in order to rejoice. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich auf das Gefühl der Freude wartete, um mich zu freuen. Yes. But one day I read this in the Bible and I said, you know what, I'm just going to rejoice. I'm going to make an action. Aber eines Tages las ich die Bibel und ich dachte, ich werde mich jetzt einfach freuen. Ich werde etwas tun. And he said, you know, this is actually possible. Und er sagte, weißt du, das ist tatsächlich möglich. Do this, then the emotion of joy will also fill your life. Und wenn du es tust, wird das Gefühl der Freude dein Leben ebenfalls erfüllen. It is a great sadness of my heart. Es ist ein großer Kummer in meinem Herzen. That in so many aspects Christians live no different from the world. Dass Christen in so vielen Aspekten kein bisschen anders als die Welt leben. We are not part of this system called world. Wir sind nicht Teil des Systems namens Welt. In this system called world, for people in order to rejoice, they either have to have the emotion of joy. In diesem System namens Welt können Menschen sich nur dann freuen, wenn sie entweder das Gefühl der Freude haben, or they need to use some stimulant. Oder sie brauchen dafür irgendein Genussmittel. Alkohol or drugs, oder Drogen or other different addictions. Some of them are actually okay with Christians. Oder andere Abhängigkeiten, von denen einige sogar okay sind für Christen. No, they are not right, but Christians accept them. Sie sind nicht richtig, aber Christen akzeptieren sie. Most Christians accept the addiction to food. Die meisten Christen akzeptieren die Abhängigkeit von Essen. It's still an addiction. Es ist immer noch eine Abhängigkeit. Most Christians accept the addiction to work. Die meisten Christen akzeptieren die Abhängigkeit von Arbeit oder sogar die Abhängigkeit von der Liebe zum Geld. Aber außerhalb von Christus brauchst du ein Genussmittel, um dich zu freuen, oder du musst das Gefühl von Freude spüren. So what do we do? Was machen wir also? We go to parties to have fun, so now we can rejoice. Wir gehen auf Partys, um Spaß zu haben, damit wir uns nun freuen können. Look, there's nothing wrong with parties. Es ist nichts falsch an Partys. How to confess this? And there's nothing wrong having a lot of fun when you hang out at a party, as long as, of course, you don't sin. Und es ist nichts falsch daran, viel Spaß auf einer Party zu haben, selbstverständlich nur, solange du nicht sündigst. All none of these things really are wrong. Nichts davon ist an sich falsch. Doch falsch ist es, wenn dies zur Quelle für dich wird, um dich zu freuen. Wenn du irgendetwas außerhalb von Jesus Christus brauchst, um dich tatsächlich zu freuen, dann bist du genauso wie das System dieser Welt. Das System dieser Welt braucht etwas, um ihnen zu helfen, sich zu freuen. Wir nicht. Wir können uns einfach entscheiden, uns zu freuen. It sounds so kind of simple and yet so serious that we can choose. Das hört sich so einfach an und doch ist es eine so ernste Sache, dass wir uns entscheiden können. Yes, you can choose. Ja, du kannst dich entscheiden. You know, I was a emotionally messed up young man. Ich war ein emotional kaputter junger Mann. Alguém muito desestruturado emocionalmente quando jovem. You know, when I went to Bible school in February of 82. Als ich im Februar 82 auf die Bibelschule ging, war ich 20 Jahre alt. They called me a yo-yo Christian. Und sie nannten mich Yo-Yo Christ. I was extremely religious. Ich war extrem religiös. I loved God, but I didn't know any better. Ich liebte Gott, aber ich wusste es nicht besser. I was very religious. Ich war sehr religiös. And I was, you know, I guess they would have diagnosed me as manic depressive. Und sie hätten mich wahrscheinlich als manisch depressiv eingestuft. You know manic depression? Oh, like you know what it is? No. Okay, you are ridiculously joyful, ridiculously down, up and down. Mm-hmm. Das heißt, du bist wahnsinnig fröhlich und dann wieder wahnsinnig niedergeschlagen, auf und ab. Eles chamam de manic depression, que é uma espécie de reação do seu corpo onde você está extremamente feliz, extremamente alto, e depois você está completamente deprimido. That's how I was. So war ich. I was up and down, up and down. Ich war oben und oben und altos e baixos. And then, when I left the first year, we had a 3 month break. Und dann, als ich nach dem ersten Jahr heimfuhr, wir hatten 3 Monate Ferien. And I went back home to Austria. Und ich fuhr zurück nach Österreich. Und sie schickten mich in den Westen von Österreich in eine Stadt, um dort mein Praktikum zu machen. I actually did my first extended water fast at that time. Ich führte damals mein erstes längeres Wasserfasten durch. Só na água mais extenso. And God really began to speak to me. Und Gott begann wirklich mit mir zu sprechen. But my problem is not that he needed to do something. Doch mein Problem war nicht, dass er etwas tun wollte. My problem was not that he needed to give me joy. Mein Problem war nicht, dass er mir Freude geben sollte. My problem is that I simply needed to choose to rejoice. Mein Problem war, dass ich mich einfach entscheiden musste, mich zu freuen. Und dann tat ich es. Eu escolhi. I said, I will every day just get up and I choose to rejoice. Ich sagte, ich werde jeden Tag aufstehen und beschließen, mich zu freuen. How do you do that, Reinhard, when you feel down? Wie machst du das, Reinhard, wenn du dich niedergeschlagen fühlst? Você se sente para baixo, Reinhard? Well, that's how I did too. I fell down. Ja, ich habe es einfach getan, wenn ich mich down fühlte. What song did we start with today? Mit was für einem Lied haben wir heute begonnen? Celebrate Jesus. Celebrate. Feiert Jesus, feiert ihn. He's risen. Er ist auferstanden. So what you can do is you focus the thoughts of your heart on Jesus and not anymore on yourself or the circumstances. Was du also tun kannst, du fokussierst die Gedanken deines Herzens auf Jesus und nicht mehr auf dich oder die Umstände. Focus the thoughts of your heart upon Jesus. Und wenn du die Gedanken deines Herzens auf Jesus fokussierst, I will rejoice because Jesus is everything I need. Und sagst, ich werde mich freuen, weil Jesus alles ist, was ich brauche. Tudo que preciso. And you say, Jesus, wow, you are risen. Und du sagst, wow, Jesus, du bist auferstanden. No. Jesus, my circumstances are bad, but you are not. Jesus, meine Umstände sind schlecht, aber du bist es nicht. Senhor, não é. Jesus, everything around me is shaking, but you are my firm foundation. Jesus, alles um mich herum wackelt, aber du bist mein fester Grund. O meu firme fundamento. And you keep looking at what he actually is and everything he has done. Und du schaust immer weiter darauf, wer er tatsächlich ist und was er alles getan hat. Und dann entscheidest du dich, dich an Jesus zu freuen, nicht an irgendwas anderem. Ich tat das also. Als ich 3 Monate später zurück zur Bibelschule kam, waren die Schüler schockiert. In fact, they asked me to give a testimony about what happened to me. Sie baten mich sogar, gib ein Zeugnis darüber, was mit dir geschehen ist. Was hat acontecido comigo? I now was emotionally stable. Ich war nun emotional stabil. Diferentemente do ano anterior, alguém emocionalmente estável. I chose to obey what the Bible says. Ich habe mich entschieden, dem zu gehorchen, was die Bibel sagt. Let joy be your continual feast. Lass Freude dein ständiges Fest sein. So what is your feast today? Was ist dein Fest heute? So Banquet hoje. The money that you earned unexpectedly, maybe you got it. Das Geld, das du verdienst oder vielleicht unerwartet erhalten hast. Que você recebeu inesperadamente. The people who come to you and say, oh, I love you. Die Menschen, die zu dir kommen und sagen, oh, ich liebe dich. The promotion that you got in your job. Die Beförderung, die du in deiner Arbeit erhalten hast. Success of your work. Der Erfolg deiner Arbeit. What is your source of your party today? Was ist heute die Quelle für deine Party? Is it anything else? Except Jesus. Ist es irgendetwas anderes außer Jesus? Then you will always live with the emotions up and down, up and down, up and down. Dann wirst du immer mit dieser Achterbahn der Gefühle leben, auf und ab, auf und ab. Listen, my friend. Schau zu, mein Freund. It is unbelievably how many marriages are destroyed just because of this. Es ist unglaublich, wie viele Ehen zerstört werden allein dadurch. Because they base their marriage on emotions, not on choice. Denn sie gründen ihre Ehe auf Gefühl und nicht auf eine Entscheidung. You know, Jesus didn't die for you based on emotions. Jesus ist nicht auf der Grundlage von Gefühlen für dich gestorben. He did not say, man, does that feel good? Er sagte nicht, oh, ich fühle mich so gut. Das ist so ein gutes Gefühl, ich werde die Welt erlösen. Wow. Nein. Erinnere dich, was die Bibel sagt. Als er im Garten Gethsemane kämpfte. Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Was denkst du, welche Gefühle hatte er? Als er am Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Hebräerbrief sagt uns, dass er das Kreuz erduldete wegen der Freude, die vor ihm lag. Die Freude war, dass der Wille Gottes erfüllt wurde. So while he didn't feel the emotion of joy, also auch wenn er das Gefühl der Freude nicht empfand, mesmo não sentindo a alegria, he still chose to have joy. Hat er sich trotzdem entschieden, Freude zu haben. Deshalb ging er ans Kreuz. And if we don't learn that we continually have to make Jesus alone the source of our feast, und wenn wir nicht lernen, ständig Jesus zur einzigen Quelle unseres Festes zu machen, look, let joy be your continual feast. Schau, lass Freude dein ständiges Fest sein. Today on this Wednesday morning, heute ist Mittwochmorgen hier in Brasilien. In Europe it's already afternoon. In Europa ist es bereits Nachmittag. Today here this Wednesday morning, it's feast time, it's party time. Aber heute an diesem Mittwochmorgen ist Partyzeit. So when you go out of this life, do this. Deshalb, wenn du aus dem Live gehst, mach Folgendes. Say, Jesus, I didn't really feel any joy today. Sag Jesus, ich habe heute nicht wirklich Freude empfunden, wenn das nicht der Fall ist, natürlich. Uma alegria hoje. Or maybe you say, oder vielleicht sagst du, Jesus, I'm so controlled by the emotion of either joy or sadness. Jesus, ich werde so kontrolliert von den Gefühlen von Freude oder Traurigkeit. Alegria oder Tristeza. I don't want to live like this. Ich möchte nicht mehr so leben. Jesus, this way, no more. Jesus, so nicht mehr. And then you do this. Und dann machst du Folgendes. You say, Jesus, you are enough. Du sagst, Jesus, du bist genug. You gave everything for me, so I can have an incredible life. Du hast alles für mich erworben, damit ich ein fantastisches Leben haben kann. I'm gonna celebrate you. Yay, Jesus. Ich werde dich feiern. Ja, Jesus. Yay, Jesus. Jesus. Now you choose to rejoice. Dann beschließt du, dich zu freuen. And then you make this joy your party throughout the day. Und du machst diese Freude zu deiner Party an diesem Tag. Festo dia todo. You stop in the middle of the day. Du hältst mitten am Tag inne. You say, hey, it's party time. Und sagst, hey, es ist Partyzeit. Jesus, is alive. Jesus lebt. He's amazing. Er ist fantastisch. Beautifully good. Er ist wunderschön und gut. Stop every half an hour, whatever you do, and just take whatever 30 seconds. Unterbrich alle halbe Stunde deine Tätigkeit und nimm dir vielleicht 30 Sekunden. Segundos. And choose to make joy your feast. Und entscheide dich, die Freude zu deinem Fest zu machen. You will be surprised how your emotions are going to follow your choice. Du wirst überrascht sein, wie deine Emotionen deiner Entscheidung folgen. Learn this. Lerne dieses. Either your feelings follow your choice or your choice follow your feelings. Entweder folgen deine Gefühle deiner Entscheidung oder deine Entscheidung folgt deinen Gefühlen. So today is feast time. It's party time. Also heute ist Partyzeit. And it's rejoicing that will cause this party to be great. Und wenn du dich freust, dann wird diese Party großartig werden. Now he says his next sentence. Nun sagt der nächste Satz etwas, which it says in many Bible, pray without ceasing. Okay. Das in vielen Bibeln mit Bete ohne Unterlass übersetzt wird. A Bíblia vai dizer orar sem cessar. This is actually caused a lot of wrong religious ideas. Das hat tatsächlich viele falsche religiöse Vorstellungen erzeugt. Wie kann jemand ohne Unterbrechung beten? Oh, ich habe jetzt für eine Stunde gebetet. Stelle alle 30 Minuten einen Wecker, um zu beten. Ich bin einem Mann begegnet. I mean, okay, his experience, so that's okay. Yeah. Und okay, es war seine Erfahrung, deshalb ist es okay. Because maybe that's how the Holy Spirit was teaching him. Denn vielleicht hat der Heilige Geist ihn so gelehrt. He was a doctor. Es war ein Arzt. And then he was a Christian. Und dann war er ein Christ. And he had this desire to really see the supernatural manifest. Und hat die Sehnsucht wirklich zu erleben, wie sich das Übernatürliche manifestiert. He realized that prayer is one of the important keys. Und er erkannte, dass Gebet einer der wichtigen Schlüssel ist. So he set his alarm, I think it was every 20 minutes if I remember right. Deshalb stellte er seinen Wecker, ich denke, es waren alle 20 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. Er unterbrach sich einfach kurz und sprach ein Gebet. Das ist nicht falsch, wenn der Heilige Geist ihn dazu angeleitet hat. Aber das Problem ist, dass Menschen die persönliche, private Reise mit Gott von anderen Personen kopieren. Und ich kenne Menschen, die genau dasselbe getan haben und am Ende war es eine religiöse Gewohnheit und nichts änderte sich. Even me, when you pray without ceasing, or as it says here, make life your prayer. Was meint die Bibel nun eigentlich damit, dass man ohne Unterlass beten soll? Oder wie es hier heißt, mach ein Leben zum Gebet. So, can you actually really pray non-stop? Kannst du tatsächlich nonstop beten? I mean, how is it possible? Ich meine, wie ist das möglich? Lord, that's not a possibility the way we've defined prayer. Nach der Definition, wie wir von, die wir von Gebet haben, ist das ausgeschlossen. Isso seria impossível. So I believe that the Passion translated much closer to what God is wanting to say than it was to the Bible. Deshalb glaube ich, dass die Passion es viel näher an dem übersetzt, was Gott uns hier durch die Bibel sagen will. Make your life a prayer. Mache dein Leben zum Gebet. If you define prayer as me talking to God and telling him what to do. Siehst du, wenn du Gebet definierst als ein Gespräch, das ich mit Gott führe, um ihm zu sagen, was er tun soll. Then it is a complete impossibility to obey the scripture. Dann ist es vollkommen unmöglich, der Bibelstelle zu gehorchen. You can't even eat anymore. Du kannst nicht einmal essen. Oh, mehrmals. How do you pray non-stop? Wie betest du nonstop? Orar sem cessar. You know, but obviously that's not what neither Paul nor the Holy Spirit is trying to teach us. Doch offensichtlich ist es nicht das, was Paulus und der Heilige Geist uns lehren wollen. Before we define what prayer even means. Zuerst einmal müssen wir definieren, was Gebet eigentlich bedeutet. Oder so. It means an alignment of my heart with his heart. Es bedeutet eine Anpassung von meinem Herz an sein Herz. It means an intimate communication with the Lord, not talking to the Lord. Es meint eine intime Kommunikation mit dem Herrn, nicht zum Herrn zu sprechen. So from heart to heart we communicate. Von Herz zu Herz kommunizieren wir. Constantly we are in his presence because he lives in us. Wir sind ständig in seiner Gegenwart, weil er in uns lebt. And it becomes a lifestyle to say, Lord, am I aligned with your heart? Und es wird zu einem Lebensstil, dass du fragst, Herr, ich bin... Bin ich in Übereinstimmung mit deinem Herzen? It's your life that needs to become the prayer. Dein Leben muss das Gebet werden. It's your normal everyday life that needs to be a communion with God. Dein normales alltägliches Leben muss eine Gemeinschaft mit Gott sein. Once this becomes a lifestyle, our life literally will turn into a prayer. Wenn das einmal ein Lebensstil ist, wird sich unser Leben buchstäblich in ein Gebet verwandeln. The moment we do something wrong. In dem Moment, in dem wir etwas falsch machen, because the Holy Spirit and our conscience is talking to us. Wissen wir es, denn der Heilige Geist spricht nun ständig mit uns. The moment we realize it, we say, Lord, I'm sorry, I want my heart to be aligned with yours. In dem Moment, in dem wir es erkennen, sagen wir, Herr, das tut mir leid, ich möchte, dass mein Herz in Übereinstimmung mit deinem ist. Wir machen es also zu unserem Lebensstil, ein ständig auf Gott ausgerichtetes Herz zu haben. Das bedeutet es, ohne Unterlass zu beten. Und dann sagt es noch was anderes. Und mitten in allem sagt immer zu Danke. Und schau, was er dann sagt. Denn das ist Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus. You know, so many people said to me, Reinhard. Und weißt du, so viele Leute sagen, Reinhard, bitte hilf mir, den perfekten Plan von Gott für mein Leben zu finden. It's written right here. Es steht bereits hier. So God has a perfect plan for you today, my friend. Gott hat also heute einen perfekten Plan für dich, mein Freund. Prophet to tell you. Du brauchst keinen Propheten, um ihn dir zu sagen. Open the Bible and look at it. Du brauchst einfach nur die Bibel aufzuschlagen und ihn anschauen. Isn't that incredible? Ist das nicht fantastisch? So look. Also schau. I don't believe that this is the perfect plan of God for you in Christ Jesus. is talking about giving thanks. Ich glaube nicht, dass der perfekte Plan von Gott für dich in Christus Jesus davon spricht, nur Danke zu sagen. I believe that if you really read it, he puts these three things together. Denn ich glaube, wenn du es richtig liest, musst du die drei Dinge zusammen betrachten. So das ist tres cosas. You know, unfortunately, the people who put verses in the Bible left divided it. Leider haben die Leute, die Verse gesetzt haben, den Inhalt zerteilt. Sie haben gesagt, lass Freude dein ständiges Fest sein, machen wir das zu einem Vers. Nehmen wir einen anderen Vers. Machen wir, mach dein Gebet zu einem Gebet, zu einem anderen Vers. Paulus hat einen Brief geschrieben. Und sein Brief sagt einfach, denn davor hatte er über etwas anderes gesprochen. Er sprach darüber, treu zu sein. Er sprach darüber, böse Dinge nicht heimzuhalten. Und dann fasst er diese drei Sätze zusammen mit dieser Aussage. This is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Das ist Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus. Hey, I'm telling you what is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Ich sage euch heute also, was Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus ist. Jesus. What is it? Was ist das? Make joy in Jesus Christ your party. Mach die Freude in Jesus Christus zu deiner Party. Feste. Make your life a prayer, which means your life is constantly aligned with his heart. Feste. Mach dein Leben zu einem Gebet, das heißt, dein Leben ist ständig in Einklang mit seinem Herz. Então, seu coração está sempre alinhado ao dele. And in the midst of everything, without a single exception. Und inmitten von allem, mit keiner einzigen Ausnahme, you are always saying, thank you. Thank you, Jesus. Sag immer zu, danke, danke, danke, Jesus. Thank you. Danke. And once you live like this, und wenn du so lebst, you're fulfilling the perfect plan of God for your life. Erfüllst du den perfekten Plan von Gott für dein Leben. So no longer do you need a prophet to tell you what to do. Du brauchst nicht länger einen Propheten, um dir zu sagen, was du tun sollst. No longer do you need to fast for 3 weeks to figure out what God wants you to do. Du brauchst nicht mehr 3 Wochen lang zu fasten, um herauszufinden, was du im Willen Gottes tun sollst. Hör zu. Ich glaube an den prophetischen Dienst. I believe in prophecy. Ich glaube an Prophetie. Yes. That's a big part of our prophetic school. Das ist ein großer Teil unserer prophetischen Schule. Teach people to prophesy. Wir bringen Leuten bei, wie sie prophezeien. It's something that we treasure very hard, very highly in our hearts. Ja, okay. Es ist etwas, das wir in unserem Herzen sehr hoch schätzen. But what I want you to understand today is this. Aber ich möchte, dass ihr heute Folgendes versteht. Hoje. We are trying to find people or prophets. Wir versuchen Menschen oder Propheten zu finden, who prophesy to us so that we know what we need to do. Die uns etwas prophezeien, damit wir wissen, was wir tun sollen. And while we do that, we ignore what God black and white told us what to do. Und während wir das tun, ignorieren wir, dass Gott schwarz auf weiß gesagt hat, was wir tun sollen. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Do you really believe that if you get a prophetic word from a powerful prophet, this will change your life? Was if you don't obey what he already wrote? Glaubst du wirklich, dass ein prophetisches Wort von einem vollmächtigen Propheten dein Leben verändern wird, wenn du dem nicht gehorchst, was er bereits geschrieben hat? Uma aplicação na sua vida se você não aplica primeiramente a palavra dele? Wow, you're good today. You're flowing, you're rocking. Wow, du bist gut heute. Du fließt geradezu. Muito bom, nossa, dormiu bem, né? Muito bem, hoje. Que coisa boa, que coisa boa. But think about it. Aber überleg dir das doch mal. Live, you know, there's always the two extremes in the Christian world. In everything, fasting, praying, everything is too extreme. Why can't we live a balanced life? Es gibt immer zu zwei Extreme in der christlichen Welt. Bei allem, Fasten, Beten, immer sind es zwei Extreme. Warum können wir nicht ein ausgewogenes Leben führen? Think about it. Überleg dir das einmal. Prophecy, prophecy, prophecy, prophecy, my life will change. Prophetie, Prophetie, Prophetie, mein Leben wird sich verändern. It's the other extreme. Und dann ist es das andere Extrem. All these gifts are gone. Leute, all diese Gaben haben aufgehört. That's emotionalism. Das ist Gefühlsduselei. Wir haben die Bibel. No, we need both. No. Nein, wir brauchen beides. But what you do not need is a prophecy that you can fulfill the will of God. Aber was du nicht brauchst, ist eine Prophetie, um den Willen Gottes zu erfüllen. Gott tut das von Zeit zu Zeit, um uns zu zeigen, wie gnädig und freundlich er ist. Just to show us and help us. Einfach um uns das zu zeigen und zu uns zu helfen. We need to understand that if you obey what the Bible clearly says, This will be the most life-changing thing. Aber du musst wirklich verstehen, wenn du dem gehorchst, was die Bibel klar sagt, wird das dein Leben am meisten verändern. So it's not really hard to fulfill the perfect plan of God for our life. Es ist also nicht wirklich schwer, den perfekten Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen. Freu dich. Every day you say, Jesus, you are the best. You're the source of my joy. You are enough. Sag jeden Tag, Jesus, du bist der Beste. Du bist die Quelle meiner Freude. Du bist genug. Das ist suffizient. No, when I was in Germany last week. Als ich letzte Woche in Deutschland war. The guy who is leading all of our international book translations. Und der Mann, der alle unsere internationalen Buchübersetzungen leitet. Dieses Frau des Linguas. He actually came to me and he said to me. Kam zu mir und sagte. Come to me, send me a message, but he was in the meeting. Er kam nicht wirklich zu mir. Er schickte mir eine Nachricht, aber er war in der Veranstaltung. Please write a book about Jesus is enough. Und er sagte, Reinhard, bitte schreibe ein Buch darüber, dass Jesus genug ist. Jesus selbst suficient. So I'm thinking about it. Deshalb denke ich darüber nach. I'm thinking that maybe next year I need to take a couple of weeks just out of work and just write that book. Ich überlege, dass ich vielleicht nächstes Jahr ein paar Wochen aus meiner Arbeit auch rausgehe und einfach dieses Buch schreibe. Trabalhar no meu trabalho normal para escrever esse livro. Jesus is enough. Jesus ist genug. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. If the source of your joy is Jesus alone, wenn Jesus die alleinige Quelle deiner Freude ist, and if you made your alignment with God's heart a lifestyle, und wenn du die Angleichung deines Herzens an Gottes Herz zu einem Lebensstil machst, and if you say thank you in every single situation of your life, und wenn du Danke in jeder einzigen Situation in deinem Leben sagst, thank you. Jesus. Obrigado, Jesus. You are actually fulfilling the perfect plan of God for your life. Dann erfüllst du tatsächlich den perfekten Plan Gottes für dein Leben. Reinhard, ich kann den Teil mit den Freunden verstehen. Hey, I look away from my circumstances, look away from my challenges. And I choose to rejoice. Okay, ich schaue weg von meinen Umständen und von meinen Herausforderungen und ich beschließe mich zu freuen. Sure. I choose to say, Jesus, you are the source of my joy, you are risen, you are life, you love me, thank you. Ich entscheide mich zu sagen, Jesus, du bist die Quelle meiner Freude, du bist auferstanden, du lebst, du liebst mich. To rejoice. Ich entscheide mich zu freuen. Reinhard, I also now can understand. Reinhard, und ich kann jetzt auch verstehen, that I have to make aligning my heart with God's heart a lifestyle. Yep. That's prayer without ceasing. Dass ich mein Herz in Übereinstimmung mit Gottes Herz bringen und das zu meinem Lebensstil machen muss, das ist Beten ohne Unterlass. But actually, it's sad. But Reinhard, the last part I can't fulfill. Aber Reinhard, aber den letzten Teil kann ich nicht erfüllen. The perfect plan of God. Wenn das der perfekte Plan Gottes ist, nobody can do that. Niemand kann das tun. You sure you can? Natürlich kannst you du das. Can choose to make saying thank you always a lifestyle. Du kannst dich entscheiden, dass es dein Lebensstil ist, immer Danke zu sagen. Constante agradecimento e estilo de vida. You know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? Paul does not say this is the perfect plan of God for you. Paulus sagt nicht, dass dies der perfekte Plan Gottes für dich ist. Você. No. Nein. What does he say? Was sagt er denn? This is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Das ist Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus. Jesus. You see, if you don't learn to live in him, siehst du, wenn du nicht lernst, in ihm zu leben, how are you gonna say thank you? Wie willst du dann die ganze Zeit Danke sagen können? Obrigado, tempo todo. You won't. Du wirst es nicht können. Weißt du, was es bedeutet, in ihm zu leben, in ihm zu bleiben, in ihm zu sein? Es gibt drei einfache Dinge. Surrender to him. Gib dich ihm hin. Obey him. Gehorche ihm. And trust him. Und vertraue ihm. So einfach ist das. Obey him, trust him and surrender to him. Wenn du ihm gehorchst, ihm vertraust und dich ihm hingibst, what's gonna happen? Was passiert dann? Well, the moment difficult situations will come. In dem Moment, in dem schwierige Situationen kommen, you will know in Christ Jesus I'm way more than a conqueror. Wirst du wissen, in Christus Jesus bin ich weit mehr als ein Überwinder. You will know that in Christ Jesus my life has already been chosen before I even existed. Du wirst wissen, dass dein Leben in Christus Jesus bereits erwählt wurde, bevor du überhaupt existiertest. You will know that in Christ Jesus God can never reject me even though when I sin. Du wirst wissen, in Christus Jesus kann Gott mich niemals ablehnen, selbst wenn ich sündige. And sinning will become less and less and less of your life. Und sündigen wird immer weniger in deinem Leben werden. Because you obey, you trust, you surrender. Weil du gehorchst, vertraust und dich hingibst. You know, more and more in my life. Weißt du, immer mehr in meinem Leben. I'm coming to a place where Komme ich an einen Punkt, an dem ich wirklich eine tiefe Zuversicht in ihm habe? Also immediately means I can't put my confidence in man or in things or in money or in whatever success. Und das bedeutet auch zugleich, dass ich meine Zuversicht nicht in Menschen oder in Dinge oder in Geld oder in irgendeinen Erfolg setzen kann. Just in him. Nur in ihm. Ela deve estar somente nele. If I live in him, wenn ich also in ihm lebe, how can I not say thank you in every situation? Wie kann ich dann nicht in jeder Situation Danke sagen? Because he's greater than my situation. Denn er ist größer als meine Situationen. He's greater than my problems. Er ist größer als meine Probleme. He's greater than every challenge that is thrown into my life. Er ist größer als alle Herausforderungen, die in meinem Leben kommen. So if in the middle of any challenge, no matter how terrible it is. Wenn ich inmitten von allen Herausforderungen, wie schlimm sie auch sind, I live surrendered to him, hingegeben an ihn lebe and I obey him and I trust und ihm gehorche und vertraue, that means now in practical way I actually live in Christ. Dann lebe ich auf praktische Weise tatsächlich in Christus. And Paul never says to rejoice and make life your prayer and always give thanks, period. He doesn't say that. Und Paulus sagt nie nur freu dich und mach dein Leben zu deinem Gebet und danke, Punkt. Das sagt er nicht. Darum Gracia, Punkt final. No. He says, this is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Er sagt, das ist Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus. Christus Jesus. So outside of Jesus Christ, you will not be able to do this. Also außerhalb von Jesus Christus bist du nicht fähig, diese Dinge zu tun. We must stop teaching people that everything is okay between God and you, period. Because it's not. Wir müssen aufhören, den Leuten beizubringen, dass alles okay ist zwischen Gott und dir, Punkt. Denn das ist nicht so. Nein. The only reason why everything is okay between you and God is Jesus and Jesus and nothing but Jesus. Der einzige Grund, warum alles zwischen dir und Gott okay ist, ist Jesus und nichts außer Jesus. Nada além dele. So if you are in Christ by faith, então, se você und wenn du also in Christus bist, durch Glauben, okay between you and God, ist dann alles okay zwischen dir und Gott? Yes. Ja. Not because of anything you did, but because of everything he did. Aber nicht wegen irgendetwas, das du getan hast, wegen allem, was er getan hat. We have to learn to live in Christ. Wir müssen also lernen, in Christus zu leben. We have to make surrender, obedience and trust to Jesus a lifestyle. Wir müssen Hingabe, Gehorsam und Vertrauen in Jesus zu einem Lebensstil machen. Once we do this, wenn wir das machen, then we can literally say, thank you, Jesus, in absolute every situation. Dann können wir tatsächlich in absolut jeder Situation Danke, Jesus, sagen. Why? Warum? Because in Christ all is fine. Weil in Christus alles gut in ist. In Christ life is for me Christ and death is nothing but gain. In Christus gilt, das Leben ist für mich Christus und Sterben nichts als Gewinn. A vida para mim é Cristo, a vida para mim é Ele e a morte não é nada além de lucro. You know, yesterday I read something. Gestern habe ich etwas gelesen. I read something from a devotional I read every single day for decades. Ich habe etwas gelesen aus einem Andachtsbuch, das ich seit Jahrzehnten jeden Tag lese. And I don't think that it exists in Portuguese. Und ich denke nicht, dass es auf Portugiesisch existiert. It's been with Jesus for a long time. Der Autor ist mit Jesus seit langer Zeit. You know, when I was in America, I said to Debbie, I long to be with somebody, with a Christian who leaves this earth and dies and goes to heaven. Als ich in Amerika war, sagte ich zu Debbie, ich sehne mich danach, mit einem Christen zusammen zu sein, der diese Erde verlässt und stirbt und in den Himmel geht. Nos Estados Unidos, eu anseio estar com alguém que morre como cristão. And who dies the way a Christian is supposed to die. Und der so stirbt, wie ein Christ eigentlich sterben soll. Okay. I've been with several people who died. Ich bin mit mehreren Menschen zusammen gewesen, die starben. Left this earth with the shout of victory. Aber keiner verließ diese Erde mit einem Siegesruf. Every single Christian I've been with when he died, it was this struggle, it was wanting to hold on, it was not letting go. It's like, it's not, I said to David, this is not how Christians supposed to die. Bei jedem einzigen Christen, mit dem ich zusammen war, als er starb, war das dieser Kampf. Er wollte festhalten und nicht loslassen. Ich sagte zu Debbie, so sollten Christen doch nicht sterben. Aber gestern habe ich in meinem Andachtsbuch von diesem Mann gelesen, der ein Missionar in Indien war, der mit einer Frau war, die starb. And this woman was rejoicing while she began to breathe her last breath on earth. Und diese Frau jubelte, während sie anfing, ihren letzten Atemzug zu machen. Ela começou a bradar. She was rejoicing that now her real life is going to continue in heaven. Und sie freute sich, dass nun ihr echtes Leben weitergehen würde im Himmel. Seria no céu. And just before this woman breathed the last breath, und unmittelbar bevor diese Frau ihren letzten Atemzug machte, she turned to this missionary, wandte sie sich an diesen Missionar and she put her hands upon his head, und sie legte ihre Hände auf seinen Kopf and she said, you men never stop preaching this gospel of Jesus Christ. Und sie sagte, ihr Menschen hört nie auf, dieses Evangelium von Jesus Christus für den Rest eures Lebens zu predigen. And she lifted her eyes and she rejoiced. Und sie hob ihre Augen auf und jubelte. And she went. Und sie ging. Think about this. Denk darüber nach. Christ Jesus, we can say thank you in life, thank you in death, thank you in seeming defeat. In Christus Jesus können wir Danke sagen im Leben, im Tod, Danke in scheinbaren Niederlagen. Na apparente derrota. Because even in seeming defeat, there is already the victory paid for. Denn selbst in scheinbaren Niederlagen wurde bereits für den Sieg bezahlt. So we don't live in Christ. Wir leben also nicht in Christus. Und sagen, oh, it's very hard to rejoice. Oh, es ist sehr schwer, mich zu freuen. Don't live in Christ. Wir leben nicht in Christus. And we say, my goodness, I can't pray so much. Und sagen, meine Güte, ich kann nicht so viel beten. Don't live in Christ. Wir leben nicht in Christus. Und anstatt den ganzen Tag über Danke zu sagen, beschweren wir uns den ganzen Tag über. Kein Wunder ist unser Leben so, wie es ist. Mach Jesus heute zu deiner Party. Bring dein Herz weiter in Übereinstimmung mit ihm. Und sag den ganzen Tag lang Danke, Jesus. Und dann weißt du, dass du heute tatsächlich den perfekten Plan Gottes für dich lebst. Understand how simple it is. Wenn wir nur verstehen könnten, wie einfach es ist, den perfekten Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen. In Jesus werden wir ihn erfüllen, außerhalb von Jesus werden wir ihn nicht erfüllen. Das Leben in Christus ist unfassbar begeisternd. Weißt du, warum das Leben so begeisternd ist? Ah, Reinhard, ja, ich weiß, warum dein Leben so begeisternd ist. Du lebst in einem schönen Haus. Du hast einen schönen Hund. Eine süße Katze. Du hast seit 36 Jahren eine fantastische Frau. Und du hast Daniel. Kein Wunder, dass dein Leben so gut ist. Aber hör zu. Ich war so glücklich als in my little apartment, it was hot without air conditioning going any that I'm in this big house. Ich war genauso glücklich in meiner kleinen Wohnung, in der es heiß war, weil es keine Klimaanlage gab wie in diesem großen Haus. I was happy preaching in Africa and sleeping in difficult conditions as I am now. Ich war genauso glücklich wie jetzt, als ich in Afrika predigte und unter schwierigen Bedingungen schlafen musste. Oh God, you know why? Weißt du warum? Because fulfilling the perfect plan of God doesn't have anything to do with perfect circumstances. Weil die Erfüllung von Gottes perfekten Plan nichts mit den Umständen zu tun hat. Fulfilling the perfect plan of God is understanding. Den perfekten Plan Gottes zu erfüllen bedeutet zu verstehen, I can choose to make Jesus my party of joy. Dass ich mich entscheiden kann, Jesus zu meinem Freudenfest zu machen. Jesus, I rejoice, I rejoice, I rejoice. Say this word for the next 20 minutes. Jesus, ich freue mich, Jesus, ich freue mich. Sag diese Worte die nächsten 20 Minuten. Jesus, ich freue mich, weil du fantastisch bist. Jesus, ich freue mich, du hast alles getan. Jesus, ich freue mich, weil du so großartig bist. Aber Reinhard, wenn ich das tue, bin ich ein Heuchler, weil ich keine Freude empfinde. Weißt du? Wenn du dich wie ein Heuchler fühlst, weil du der Bibel gehorchst, dann hat man dir die falschen Dinge beigebracht. Denn wenn die Bibel sagt, lass Freude dein ständiges Fest sein in Christus Jesus, und wenn ich dieser Bibel gehorche und mich dabei wie ein Heuchler fühle, weil ich keine Freude empfinde, dann ist es nicht richtig, das zu ignorieren, was die Bibel sagt. Passe dein Leben an das an, was die Bibel sagt. Danke vielmals, dass ihr uns mit Badges unterstützt. Ihr seid nette Leute. Also denk mal darüber nach. what the Bible teaches us, and you will see how everything changes. No, es ist nicht wichtig, was du empfindest. Lern der Bibel zu gehorchen und du wirst sehen, wie sich alles ändert. Você vai ver a quantidade de mudanças. So my life is not the way it is because of success. Então, mein Leben ist nicht so, wie es ist, wegen Erfolg. Sucesso. The truth is, I struggle with the same stuff that everybody else. Die Wahrheit ist, ich kämpfe mit denselben Dingen wie alle anderen. Todo mundo passa. Sure. Natürlich. Work with people, I have to lead people. Ich muss mit Menschen arbeiten, ich muss Menschen leiten. Ich muss verantwortlich mit sehr viel Geld umgehen, das für Brazilian Kids Care reinkommt. Ich lebe mit der Herausforderung von einer ganzen Gruppe Menschen, die alle zusammen in einem Haus leben. Ich lebe manchmal mit der Herausforderung einer Überdosis von Östrogen. Und ich lebe mit der Herausforderung, dass mein Sohn als Teenager manchmal eine Überdosis Testosteron hat. I don't live by myself just with Debbie happily. Ich lebe nicht einfach nur glücklich mit Debbie. We live in a house where we live community. Wir leben in einem Haus, in dem wir Gemeinschaft leben. Every challenge that life brings. Und das beinhaltet auch jede Herausforderung, die das Leben so mit sich bringt. How do I, in a situation where everyday life has challenges? Wie mache ich das also in einer Situation mit all diesen täglichen Herausforderungen? Und wie kann ich sicher sein, dass ich den perfekten Plan Gottes für mich erfülle? Nur in Christus Jesus kann ich mich freuen. Das ist mein Fest. Weil ich in Christus bin, kann ich ständig mein Herz mit seinem Herzen in Übereinstimmung bringen. Und weil ich in Christus bin, kann ich den ganzen Tag über Danke sagen. Then at night when I go to bed, I can know. Und wenn ich dann abends ins Bett gehe, weiß ich. Oh Father, I thank you. Oh Vater, ich danke dir. Today I was able to fulfill the perfect plan of God for me. Dass ich heute fähig war, deinen perfekten Plan für mich zu erfüllen. I will remain in Christ. Ich werde in Christus bleiben. I will live in Christ. Ich werde in Christus leben. Ich werde mich auf Christus fokussieren. Ich werde mich Christus hingeben. Ich werde Christus gehorchen. Ich werde Christus vertrauen. Leute, es ist meine tiefe, tiefe Herzenssehnsucht, dass wir überall auf der Welt ein Volk aufrichten können, die süchtig nach und abhängig von Jesus sind. Dass wir überall auf der Welt dass wir Gott wirklich gut repräsentieren können und seine erstaunliche Freundlichkeit und Güte demonstrieren und dass wir ein Volk aufrichten, das die Kraft des Evangeliums vom Reich Gottes verbreitet. Meine Freunde, I was thinking a thought for the part of the day and yesterday. Ich hatte gestern und heute immer wieder einen Gedanken. And you know, when thoughts come to my heart, I'm always very aware of them. Und weißt du, wenn Gedanken in mein Herz kommen, dann bin ich mir dessen immer sehr bewusst. Und ich stellte mir diese Frage. Ist das nur mein eigener Gedanke oder ist vielleicht mehr dahinter? And I think this might be a prophetic perspective for this country. Hopefully, wait. Und ich denke, dies könnte eine prophetische Sichtweise für dieses Land sein, das hoffentlich aufwacht. Schau, ich lebe hier in Brasilien. Und am nächsten Sonntag, also nicht an diesem, sondern am nächsten, wird Brasilien ihren nächsten Präsidenten wählen. Ein Drittel der Bevölkerung von Brasilien sind evangelikale Christen. Und für die letzten paar Wochen und in den letzten paar Wochen haben einflussreiche Christen und einflussreiche Pastoren im ganzen Land an die Menschen appelliert, für einen bestimmten Präsidenten zu wählen. This thought kept hitting me in my heart. Dieser Gedanke pochte immer wieder in meinem Herzen. What would happen to Brazil? Was würde mit Brasilien passieren, if every influential name, wenn jede einflussreiche Person, if every influential coach is a Christian, jeder einflussreiche Trainer, der ein Christ ist, And a very influential pastor who has a voice, und jeder einflussreiche Pastor, der eine Stimme hat, will use the last few weeks, diese letzten Wochen nutzen würde, with the same passion, und mit dieser derselben Leidenschaft, that they used to call the whole country to vote for a certain president. Die sie verwenden, um das ganze Land dazu aufzurufen, für einen bestimmten Präsidenten zu stimmen. What would happen, okay, was würde passieren, instead of doing that, wenn sie stattdessen die Leute freiließen und sie selbst entscheiden ließen, wen sie wählen wollen. Wenn sie dieselbe Kraft, Energie, dasselbe Geld benutzt hätten, um an jeden einzelnen Christen in dieser Nation zu appellieren, dass sie eng und intim mit Jesus leben. Jesus, I'm telling you, ich sage euch, if every single one of those almost 70 million people who call themselves evangelicals in Brazil, wenn jeder von diesen fast 70 Millionen Menschen, die sich Evangelikale in Brasilien nennen, very less who sits in the palace in Brasilia, sich weniger Sorgen machen würden, wer die Macht in Brasilien hat, very much more that they fulfill the perfect plan of God, und sich viel mehr Sorgen machen würden, dass sie den perfekten Plan Gottes erfüllen, dass sie sich in Jesus erfreuen, ihr Herz in Übereinstimmung mit Jesus bringen, and constantly say thank you Jesus. Und ständig Danke Jesus sagen. Danke Jesus. These 70 million Christians in Brazil would have way more power to change this nation than any president who can ever sit in the palace in Brazil. Dann würden diese 70 Millionen Menschen viel mehr Vollmacht haben, um diese Nation zu verändern, als jeder Präsident, der im Palast von Brasilien sitzt. Think about it. Denk darüber nach. Wir wollen nicht die einfache Wahrheit leben, die uns die Bibel lehrt. So what do we do? Und was machen wir dann? The opposite. Wir machen das Gegenteil. We don't rejoice when things are good, we complain. Wir freuen uns nicht, wenn Dinge gut sind. Wir beschweren uns. We don't align our hearts with Jesus Christ and God. We align them to our own desires. Wir bringen unsere Herzen nicht in Übereinstimmung mit Jesus Christus in Gott. Wir richten uns auf unsere eigenen Wünsche aus. Our own opinions. Auf unsere eigenen Meinungen. And then of course, und natürlich, the next thing is, das nächste ist, when things don't go the way we wanted them to go, we will complain. Wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen, dann beklagen wir uns. So I will not stop being the prophetic voice until God tells me. Deshalb werde ich nicht aufhören, die prophetische Stimme zu sein, bis Gott es mir sagt. All people, hey, live God's way and stay close to Jesus. Ich werde Menschen rufen, hey, lebe auf Gottes Weise und bleibe nah an Jesus. In Christ you will fulfill the perfect plan of God. In Christus wirst du den perfekten Plan Gottes erfüllen. In Christ we are an unstoppable force. In Christus sind wir eine unaufhaltbare Macht. In Christ we can change our environment, our neighborhood, the people around us. In Christus können wir unsere Umwelt, unsere Nachbarschaft und die Menschen um uns verändern. In Christ we can raise up a whole army of people. In Christus können wir eine ganze Armee von Menschen aufrichten. Who walk through life making joy in Jesus their party. Die durch das Leben gehen und Freude in Jesus zu ihrem Fest machen. Die Alegria nele a sua festa. Who walk through life not surrendered to themselves but to Jesus. Die durch das Leben gehen und nicht sich selbst hingegeben sind, sondern Jesus. Não rendendo a si mesmo, mas rendendo a Jesus. Having heart aligned with the King of the Universe. Die ihre Herzen auf den König des Universums ausgerichtet haben. Wow. Who, as a habit which they have established, say thank you, thank you, thank you, Jesus. Und die durch das Leben gehen und es sich zur Gewohnheit gemacht haben, danke, danke, danke, Jesus zu sagen. Ja, durch Jesus. Then we have fulfilled God's perfect plan. Dann haben wir Gottes perfekten Plan erfüllt. I want to fulfill his plan. Ich möchte seinen Plan erfüllen. Quero cumprir o plano dele. No, the secondary plan, like what he wants me to do every day, it must not become our focus. Und der zweitrangige Plan, das, was ich jeden Tag tun soll und was er von mir möchte, das darf nicht unser Fokus sein. My leaders from Brazilian Kids Care. Ich habe meinen Leitern von Brazilian Kids Care beigebracht. Last night I told him this. Gestern Abend habe ich ihnen Folgendes gesagt. Be is way more important than to do. Zu sein ist viel wichtiger als zu tun. I told them, I don't want you people in key positions in Brazilian Kids Care. Ich habe ihnen gesagt, ich möchte nicht, dass ihr in Schlüsselpositionen von Brazilian Kids Care steht und darauf ausgerichtet seid, was ihr tut. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, wer ihr seid. Wenn wir uns darauf konzentrieren, wer wir wirklich sind, wird das, was wir tun, ein sehr einfacher und natürlicher Nebeneffekt sein. Wie ist diese Stunde vergangen? Ich habe keine Ahnung, aber sie ist vergangen. Leute, danke, danke, danke. Gracie ist wieder da. People keep asking me, when is Gracie gonna come? Die Leute fragen mich, wann wird Gracie wiederkommen? Well, she's back. Tja, sie ist zurück. And when I picked her up from the bus station yesterday, und als ich sie gestern vom Busbahnhof abgeholt habe, eigentlich am Montag, do you know, one of the first things she's asked me, war eines der ersten Dinge, die sie mich fragte, Reinhard, bitte kann ich übersetzen? She said, give Daniel a break. Gönn Daniel eine Pause. Wirklich, sie wollte das Mentoring machen und alle Lives. Wir sind dankbar, dass sie zurück ist und sie wird wieder bald hier sitzen und übersetzen. Ganz bestimmt am nächsten Montag. Leute, wir lieben es, euch zu dienen und Jesus nah an eure Herzen zu bringen. Connected to us in spirit and heart. Wir sind so dankbar, dass ihr mit uns im Geist und in euren Herzen verbunden seid. And we can serve you people all over the world. Und dass wir euch Leuten auf der ganzen Welt dienen können. I see my friend from Brussels is here too. Ich sehe, dass mein Freund aus Brüssel auch hier ist. Celebrate Jesus, celebrate. Feiert Jesus, kommt, feiert ihn. He is risen. Er ist auferstanden. He is risen. Er ist auferstanden. Celebrate, say thank you. Feiert, sagt Danke. Align your heart. Richtet eure Herzen aus. And then you do the perfect will. Und dann tut ihr den perfekten Willen Gottes. Thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke, Leute. We will see tomorrow at 8 o'clock Brazilian. Wir sehen uns morgen um 8 brasilianische Zeit. Ciao, ciao. Ciao, ciao.